Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 26, 2018, Episode 576. Ja, Titel, weiß ich nicht. Keine Ahnung, können wir offen lassen vielleicht, ne? Ja, das, der Titel, der nicht genannt werden darf oder sowas, ne? Was hat's damit auf sich? Ja, das ist ein gut, der Titel, der nicht genannt werden darf. Das ist der Titel. Also habe ich einen Titel genannt, ne? Das ist ein Widerspruch, okay. Ja, was hat's hier mit auf sich? Komme ich gleich dazu. Die Urheberrechtsreform der EU, Uploadfilter ist beschlossen und EU-weites Leistungsschutzrecht, ja. der Super-GAU fürs Internet ist wahr geworden und ich komme gleich dazu, was man jetzt noch dagegen unternehmen kann, ne? Nichts mehr. Aber vorher habe ich noch eine Sache bei YouTube, das ist auch ganz interessant. Die Woche ist nämlich was publik geworden bei Blender. Das ist diese Rendering-Software. Ja, so relativ bekannt schon, diese Blender-Rendering-Software. Das Problem dabei war, dass YouTube die Firma wegen Copyright oder den Kanal wegen Copyright-Verletzungen, oder waren es nur einzelne Videos, der ganze Kanal, genau, wurde für einige Tage gesperrt, ja, weil Blender gegen Copyright verstoßen hat, angeblich. Denn das Copyright, das betroffen war, ja, war sie selbst. Dieses Video beinhaltet Content von Blender Foundation. Ha! Also Blender darf sich nicht selbst, ne? Ist natürlich Quatsch, das war ein totaler Fauxpas, was da YouTube mal wieder passiert ist. Offenbar steckt dahinter aber auch eine ganz andere Geschichte, und zwar die Sache, dass offenbar große, beliebte YouTube-Kanäle ohne Werbung unerwünscht sind, offenbar. Man wird also extrem dazu gedrängt, Monetarisierung zu benutzen für den YouTube-Kanal, wenn dieser sehr beliebt ist. Eigentlich schon ziemlich krank, ja. Andere Channel-Betreiber, die gerne Geld verdienen würden mit ihren Videos, dürfen es nicht, weil sie nicht genug zum Beispiel Abonnenten haben, ja. Und andere müssen das oder sollen das müssen, ja, auch wenn die sagen, nö, ich habe kein Interesse dran, damit Kohle zu machen, ja, das machen wir nicht, wir verdienen unser Geld anders, und dann ist man da, offenbar auf so einer schwarzen Liste, ja, wo dann halt auch mal solche Fehler passieren können. Das war eine Verkettung von unglücklichen Folgen, ja, die eben dazu geführt haben, dass der Kanal tatsächlich gesperrt wurde. Unfassbar. Mittlerweile sind die meisten Videos wieder online. Es wurde auch verlangt von Blender, dass die irgendwelche Dokumente, also Einverständniserklärung abgeben und so weiter. Nicht wegen dem Copyright, sondern wegen den Videos allgemein, wegen dem Videokanal. Es steht noch eine aus, ja, und da weiß die Firma Blender gar nicht genau, ob die überhaupt das unterzeichnen sollen, ja. Die Firma hat das auch veröffentlicht im Netz. Super, danke, als PDF. Das, was sie also von Google bekommen haben, von YouTube, die sie unterzeichnen sollen, ja, als Vereinbarung. Und wie gesagt, sie sind noch beim Studieren dieses Agreements und wissen noch nicht, ob sie das unterzeichnen werden. Wenn nicht, dann droht natürlich wieder die Abschaltung von dem YouTube-Kanal. Also da, ich muss schon sagen, das ist ziemlich verwirrend, ja. Und naja, was soll man dazu noch sagen? Eigentlich sollte das der Aufreger der Woche sein, ja. Der Beschluss des Upload-Filters, das habe ich schon recht früh in der Woche gesehen. Also das war schon am 20. War das bekannt, also dass die EU tatsächlich das jetzt auf den Weg gebracht hat. Ja, und der Upload-Filter, der war schon eine heftige Geschichte, aber da war dieses andere jetzt hier mit YouTube eigentlich noch etwas drüber, ne? Finde ich, vom Umfang her. Aber eigentlich ist das eine Sache, die geht eigentlich gar nicht. Ja. Upload-Filter, das ist die Definition von Zensur, wie ich ja schon mal gesagt habe. Ja. Näher an diesem Wort kann man gar nicht mehr sein, denn das ist genau das, was Zensur macht. Es wird also vorher geprüft, freigegeben. Ist das okay? Ja, ist okay, dann darf man das machen. Das ist nicht okay, also darf man das nicht sagen und dann wird es nicht freigegeben. Ja, das ist Zensur und genau das ist jetzt Vorschrift. Ihr habt richtig gehört, das ist Vorschrift in der EU, dass das diese Plattformen machen. Aber wie gesagt, es war eben so, dass die Plattformen müssen das machen, ganz klar. Aber wenn man zum Beispiel ja eigene Blogs hat, die gehostet sind, etc., da ist man ja selbst dafür verantwortlich und dann zensiert man sich entweder selbst oder man hat genau das, was ich gesagt habe, ja, oder wofür ich stehe. Man muss eben für seinen Content auch einstehen, wenn man sowas macht, aber es darf nicht verhindert werden. Das heißt, Gesetze, klar, die muss es geben, aber es darf nicht verhindert werden, dass man die Gesetze brecht. Brecht, ja, das darf nicht verhindert werden. Ja, das ist ein Eingriff, der ist gegen mein Verständnis, wie menschliche Kommunikation funktioniert. Ich hab's schon mal gesagt, wenn ich irgendwo hingehe und sag dort etwas, was ich nicht sagen darf, dann muss ich dafür natürlich gerade stehen, aber man kann es nicht verhindern, dass ich es sage. Okay? Das kann man nicht. Und jedenfalls nicht rechtlich in Ordnung. Ja? Und genau das ist eben ein großer Punkt. Ja? Und das wird hier ausgehebelt. Ja. Aber was viel Schlimmeres ist noch passiert, das Leistungsschutzrecht ist europaweit ebenfalls eingeführt worden. Und haltet euch fest, es wurde sogar noch schlimmer als das deutsche Leistungsschutzrecht. Denn da war eine klare rechtliche Beschränkung auf Plattformen wie Google gemünzt. Die ist weggefallen. Und jetzt wird nur noch betont, dass es, also nicht im Gesetzestext, sondern diskutiert darüber, ja, dass eben private Blogger nicht davon betroffen sind, aber schon alleine der, also eine Werbeanzeige oder ähnliches, ja, oder jemand will mit seinem Blog Geld verdienen und er fällt wieder da rein, das ist wieder so eine Geschichte, da wird es dann wieder sich zeigen, wie die Aussagen gewertet werden. Ja, ihr wisst ja, da ist das sowas wie ein gewerbliches Blog, ja. Heißt dann auf einmal, das ist ja gut, ein geschäftsmäßig betriebenes Blog. Und das ist im Prinzip, ja, könnte man sagen, wird eben jetzt angezweifelt, da gibt es noch keine letztendlich sicheren Sachen, aber geschäftsmäßig wäre zum Beispiel ein regelmäßig genutztes Blog, ja, das halte ich nicht für richtig, also ich denke, das ist nicht so, ja, aber Das sind eben solche Aussagen, wisst ihr? Und hier bleibt es eben genauso wieder dran hängen, was ist ein gewerbliches Blog? Hat auch schon jemand geschrieben, ja, also der Fefe war es, glaube ich, in seinem Blog. Ja, normalerweise lese ich solche deutschen Krimskrams-Blogs nicht, sorry, ganz einfach, weil da kommt mir die Galle hoch bei deutschen Bloggern meistens, ja. Aber in dem Fall muss ich schon sagen, da bin ich über einen Link gestolpert und da muss ich schon zustimmen, ja. Hat er auch geschrieben, dass er das nicht herausfinden will, ja, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht. Ja. So dieses Zitieren, ja. Also das heißt, ihr dürft in euren Blogs nichts mehr zitieren und möglicherweise sind davon auch wieder Links betroffen, denn der Inhalt des Links, ja, kann zum Beispiel auch wiederum ein Titel beinhalten, ja, also wenn dort eine Schlagzeile steht, ja, was weiß ich, 5 Spatzen pfeifen von den Dächern, ja, dann ist das eine Überschrift, und die Überschrift ist von irgendeinem Dinosaurier-Verlag in Deutschland, die solche Leistungsschutzrecht gut finden, ja, dann könnt ihr verklagt werden, weil euer Link eben da heißt 5 Spatzenpfeifen von den Dächern .html. Ne? Ja, also theoretisch zumindest. Ob das praktisch so ist, weiß man eben jetzt noch nicht. Aber das, was man schon weiß, das ist schon schlimm genug. Ich weiß gar nicht, was eigentlich mit dem Zitatrecht los ist. Offenbar haben wir jetzt kein Zitatrecht mehr, weil das Zitatrecht ist nicht ausführbar mehr im Internet, weil es durch das Leistungsschutzrecht kaputt gemacht wird. Wie man jetzt noch Newsmeldungen kritisieren soll eigentlich oder die Informationen über die Information verbreitet, weiß ich nicht. Ja. Ich würde mal sagen, umschreiben. Ja. Und vielleicht auch gar nicht mehr diese Quellen nutzen. Also so diese ganzen offiziellen Presseorgane, die auch für das Leistungsschutzrecht hier drängen, wie Springer und die ganzen Verlage da, ja, die ganzen alten Dinosaurierverlage, die würde ich gar nicht mehr als Informationsquelle heranziehen. Nicht nur, weil das schon seit jetzt einigen Jahren auch keine seriösen Informationsquellen meiner persönlichen Meinung nach mehr sind. Ja, also ich lese jeden Tag mehr Fake News als auf, was weiß ich, einen Blog von irgendeinem Blogger. Ja, das ist schon ziemlich schlimm, muss ich sagen, und die Leute denken, es ist wahr, weil das von irgendeinem ehemals renommierten Verlag ist, ja, gut, ist in Ordnung, ja, nur was fake ist oder nicht, wird halt nicht von den Verlagen bestimmt, sondern von der Realität, und die Realität, gut, ja, everything is relative, aber trotzdem, die Realität wird eben nicht von den Verlagen bestimmt, aber leider von der Wahrnehmung von den Menschen offenbar, ja. Aber wie gesagt, ich würd dann diese Machwerke gar nicht mehr als Informationsquellen heranziehen und auch den Besuch dieser Seiten boykottieren. Ja? Ich rufe da auch dazu auf, ja, nutzt bitte nicht die Seiten von Feinden der Meinungsfreiheit. Ja? Bitte nicht diese Seiten nutzen, ja, und dann ist da schon mal zumindest eine gewisse Sicherheit drin. Aber es ist trotzdem hinsichtlich der Diskussionskultur, der Meinungsfreiheit und auch der Pressefreiheit, denn die Presse wird ebenfalls nicht bestimmt durch ein paar Dinosaurierkonzerne, sondern die Pressefreiheit ist etwas, was von allen bestimmt werden, die etwas als Artikel veröffentlichen, im Internet, in der Realität, auf Flugblättern oder in Zeitungen, das spielt gar keine Rolle, die alle bestimmen das mit. Ja. Und von daher macht das schon etwas aus, ja, definitiv. Also man kann das jetzt nicht mehr leicht abtun und sagen, ja, wir nutzen denen ihren Nachrichten nicht mehr, weil Nicht, weil es nicht geht, das ist sowieso fast größtenteils Müll, was die schreiben, ja. Nur es geht einfach nicht aus dem Grund, weil man dann auch nicht mehr auf sich auf Newsmeldungen beziehen kann, auch nicht, um die zu kritisieren. Das ist eine interessante Geschichte übrigens. Wie sieht das denn eigentlich aus, ja? Da werden eben die Gerichte genau wie bei vielen anderen Sachen, genau wie bei der DSGVO, ja, werden das letztendlich die Gerichte klären, auf EU-Ebene eben. Und das wird wieder viele Jahre dauern. Es ist wirklich traurig zu sehen, wie Leute, wie Firmen mit Hilfe der Politik wegen Scheißgeld die Meinungsfreiheit und die Demokratie einfach so über Bord schmeißen. Ja. Und dass daran auch noch die Presse beteiligt ist, ja, die Presse, die eigentlich das, die Meinungsfreiheit als höchstes Gut werten müssen, ja, dass die daran noch beteiligt sind, ist einfach nur schäbig. Schäbig. Wer meint, sie wären sicher bei einer solchen Atmosphäre, die da aufgebaut wird, nur weil er das Presseorgan ist, tja, dann kann ich nur gesagt sein, das haben viele als gedacht, ja. Irgendwann seid ihr dann auf einmal nicht mehr das Presseorgan und dann seid ihr davon betroffen. Ne? Aber, naja, die Medien konnten eh nicht weiter ihre Newsmeldung schmeißen, ja, als was weiß ich, keine Ahnung. Mir fehlen die Vergleiche, ja, weil das ist so dumm, ja. Da bleibt mir die Spucke weg. Wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, gut, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Wie können Menschen nur so blöde sein, ja, für so etwas zu stimmen, für das Leistungsschutzrecht zu sein? Wie kann man nur so dumm sein? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Ja. Aber eins steht fest, ja, das Internet wird noch auf den Gräbern der Verlagshäuser, die jetzt hier dieses Leistungsschutzrecht gefordert haben, tanzen. Das Internet wird noch auf deren Gräber tanzen. Ihr könnt es nicht verhindern. Ihr könnt es nicht verhindern. Gebt doch endlich auf und passt euch an die Realität, an die moderne Welt, ja, und hört auf, euch zum Affen zu machen. Ja? Wisst ihr, wenn es hart auf hart kommt, ja, dann geht es nicht mehr um legal oder illegal, dann geht es um Widerstand. Okay? Und den kann man nicht stoppen. Ihr könnt den Widerstand nicht stoppen. Ihr könnt die Meinungsfreiheit nicht stoppen. Ja? Weil Widerstand basiert auf zivilem Ungehorsam. Da greift kein Leistungsschutzrecht, weil das nichts mehr wert ist dann für die Menschen, okay? Wenn ihr alle verkriminalisiert habt, tja, dann ist es den Leuten auch scheißegal, ja? Und dann wisst ihr genau, dann habt ihr verloren, okay? Dann habt ihr verloren. Es wird hier nur probiert, ja, und das ist auch ist immer das Argument, dass die kein Geld damit verdienen können, ja? Dass dann aber eben andere auch davon betroffen sind, ja, das wird gerne mal gesehen. Und die werden euer Tod sein. Ja? Die werden der Tod für die Verlage sein, so wie wir sie kennen. Ja? Denn es gibt keine Möglichkeit, dies zu stoppen. Ich werde in Zukunft, ja, ich werde zitieren, ich werde verlinken, ja. Ich kann kein Geld verdienen. Ja, ich kann jeder Versuch in Europa Geld zu verdienen mit dem Internet wird ja von vornherein schon blockiert. Es geht ja schon seit vielen Jahren so. Entweder ist man bereits eine große Firma oder man ist bereits eine etablierte Firma oder zumindest hat man eine Firma, ja, die eben schon in der Realität vorhanden ist, beziehungsweise was produziert. Dann kann man einigermaßen sich noch absichern, ja, mit einer eigenen Rechtsabteilung und so weiter. Ja. Aber ansonsten wurde das eben schon ziemlich schwer gemacht, Geld zu verdienen im Internet. Ja. Und das greift eben jetzt so weiter um sich mit diesen Gesetzen. Und wisst ihr was? Ich will gar kein Geld mehr verdienen. Ihr habt es geschafft. Ja, ich will gar kein Geld mehr verdienen. Ich habe nur noch ein Ziel. Euch alte Medien fertig zu machen. Euch alte Medien kaputt zu machen, damit die Freiheit, die Meinungsfreiheit und die Demokratie wieder nach vorne kommt, wieder siegt und dass ihr geoutet werden für das, was ihr seid. Ihr seid Feinde der Demokratie, der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit. Jeder, der Leistungsschutzrecht gefordert hat, ist ein Feind der Demokratie. Ganz einfach. So. Klare Worte, die verpuffen natürlich, ganz klar, die sind nichts wert. Ne? Klar, weiß man ja. Aber es musste halt mal gesagt werden. Ja? Denn egal wie, egal ob Diskreditierung, ob Strafandrohung oder sonst irgendwas, ihr bringt mich nicht zum Schweigen. Ganz einfach. Per NFC und Handy das Auto nutzen, das hat sich eine andere Firma auf die Flaggen geschrieben, dass das bald funktionieren soll. Carconnectivity.org, das ist eine Firma, die treibt das voran und hat jetzt ein neues White Paper veröffentlicht, also neue Spezifikationen, ja, wie das aussehen soll und was das zum Beispiel können soll, was bedeutet das allgemein? Ganz klar, etwas, was ich mir schon oft, mich schon oft gefragt habe, warum das noch nicht geht, ja. Die Idee ist sowas, oder die Stelle, wo ich mich so gefragt habe, ist, man, ich kann alles mit dem Google Assistant steuern, warum kann ich denn nicht zum Beispiel sagen, ich habe das Handy in der Hand, ja, warum kann ich dann nicht zum Beispiel sagen, Google, open my car. Ja, oder ne, sowas. Und im Prinzip, sowas wäre möglich. Ne? Hat ja sein Handy heutzutage sowieso immer dabei. Ne? Und die Autoschlüssel funktionieren auch elektronisch. Also was spricht zum Beispiel dagegen, dass man statt den Autoschlüssel eben das Handy bei sich hat und dann geht das Auto auf, ja, hält das Handy zum Beispiel ans Schloss, ja, oder legt das Handy eben in die Mittelkonsole und dann kann das Auto fahren, ja, wie eben den Schlüssel. Ja. Und also bei meinem Auto ist es zum Beispiel so, das hat so ein Keyless System und sobald ich im Auto sitze, geht das auch an, wunderbar, ich kann fahren damit. Wenn ich aussteige, jemand anderes geht rein, dann kann er nicht fahren. Ja? Oder wenn ich ans Auto laufe und dann kann ich die Tür einfach so aufmachen, ja? Und ja, gehe ich aus dem Auto, dann schließt nach kurzer Zeit das Auto sich zu, weil er merkt, okay, hier ist kein Schlüssel mehr in der Nähe. Ja, gut, zack, mal zu. Und das ist eigentlich eine gute Geschichte, haben viele. Ja? Das ist nichts Besonderes mehr heutzutage. Aber das Problem ist, ich muss immer noch einen Schlüssel mit mir rumschleppen. Ja? Brauche ich eigentlich nicht. Ich habe alles, was man elektronisch dafür braucht, ist hier in meiner Hand. Das habe ich immer dabei, mein Handy. Ja? Und damit soll es eben funktionieren. Also sprich, Handy aufschließen oder verschließen mit dem Smartphone, ja, mehrere Möglichkeiten sind da vorhanden, zum Beispiel über NFC-Chip, dass man es dranhält oder aber auch über ein Kommando, das man am Handy gibt, ja, letzteres dürfte wohl ein bisschen kompliziert sein, zu umständlich, ja, da ist es mit dem NFC eben besser. Vielleicht wäre auch da eine Bluetooth-Verbindung interessant, ja, damit es etwas weiter weggeht. NFC geht ja nur wenige Zentimeter. Das reicht also nicht, dass ich mich einfach neben die Autotür stellen aufmache, so wie das jetzt funktioniert. Es müsste dann also schon über Bluetooth funktionieren. Also ähnliche Sachen halt, ne? Und dass da dann eben auch zum Beispiel mehrere Schlüssel gespeichert werden können, also sogenannte Digital Keys, ja, dass wer zum Beispiel zwei Autos hat, dass er dann mit einem denselben Handy zwei Autos aufmachen kann, auch das ist eine wunderbare Geschichte. Natürlich auch das Teilen von den Keys, ja, für Mitfahrer beispielsweise oder Mitbenutzer vom Auto. Ja. Weiterhin ist vorgesehen, dass auch die, das, der Motor gestartet werden kann. Das wäre wahrscheinlich wieder was für die USA, ist glaube ich in Deutschland nicht zugelassen. Ja. Aber im Prinzip geht es auch dahingehend, dass es auch eine Freigabe ist zur zum Starten. Ja? Also das heißt, wie ich eben gesagt habe, wenn man das Handy dabei hat, ist im Auto, man hat das Handy dabei und dann kann man auf den Startknopf drücken, dann geht das Auto an. Ist das Handy nicht im Auto, ja, hat man das Handy nicht dabei, geht das Auto auch nicht an. Also so im Prinzip genau wie mit diesem Schlüsselsystem. Ja, also das ist eine schöne Geschichte. Ich hoffe, dass das auch schnell in Fahrt kommt. Aber machen wir uns nichts vor. Das Problem ist immer bei solchen Geschichten, dass die Autohersteller da mitmachen müssen. Und alle Autos, die bisher auf dem Markt sind, werden wahrscheinlich eben nicht damit funktionieren, weil die Autohersteller kein Interesse haben, neue Funktionen ins Auto zu integrieren, das aufzurüsten oder ähnliches. Das ist schon bei banalen Sachen so, wie zum Beispiel dieses Android Auto. Ja, also das, da gibt es nicht viel Möglichkeiten, offiziell das nachzurüsten. Also entweder ihr kauft euch ein neues Auto oder ihr habt es einfach nicht. Fertig. Ja. Da bieten die Hersteller eigentlich nicht viel an dafür. Und das ist eine riesengroßer Nachteil hier, dass das nicht funktioniert. Und das hemmt auch jeglicher Art und Weise das Durchsetzen von solchen Systemen. Deswegen haben immer noch so wenig Android Auto oder auch das CarPlay, ja, weil ja, die Autos, das sind keine Handys, die werden nicht alle 2 Jahre gewechselt, ne? Und wer das doch tut, der sollte vielleicht über sein Leben nachdenken, ja, ob es da denn noch was Besseres gibt. Aber so ein normal Durchschnittsauto, das hat man eben doch schon ein bisschen länger und da wird man deswegen auch nicht ein Auto kaufen und auch nicht deswegen auswählen, selbst wenn es an ein Neufahrzeug ansteht, ist das dann wirklich die große Entscheidung, die da getroffen werden muss. Da muss Android Auto drin sein oder ich kaufe das Auto nicht. Ne? Das, ich weiß nicht, also ja, und hier wird es wohl dann auch genauso sein. Ja. Ist das dann letztendlich der Grund, wo man sagt, okay, ich muss dieses Auto haben, weil es eben diese Funktion hat, dass ich eben mit dem Handy das Auto aufmachen kann? Also, ja, ich würde die gerne haben. Ja, ich würde die gerne haben, aber ich würde mir auch deswegen kein neues Auto kaufen. Ja, bin ganz ehrlich, ich bin zwar verrückt, aber so verrückt bin ich jetzt auch wieder nicht. Jo, was haben wir denn noch? Ja, genau. Vor 22 Jahren kam die Nintendo 64-Konsole auf den Markt. Ha, nein, ich habe dran gedacht, tatsächlich, ja. 1996 war es soweit. Ja, klasse, oder? Da muss man doch sagen, hat Nintendo was Interessantes getan und hat sich interessanterweise in die Nesseln gesetzt damit. Und zwar aus einem banalen Grund. Die Cartridge, das Steckmodul, war nicht mehr hip genug. Ja, alles hat auf die CD geschielt, die DVD als Datenträgermedium. Und als die PlayStation, die PS One rauskam, war das natürlich die Konsole, die da die Massen anzog. Technisch gesehen war das Nintendo 64 nicht schlechter als die PS1. Ja, viele behaupten sogar, es war ein deutlich besseres System als das Gerät von Sony. Aber durch das eben Cartridges verwendet wurden, waren nicht nur die Entwickler abgeschreckt, sondern auch die Kunden, weil es eben für die Zukunft unbedingt eben so eine Scheibe sein musste, ja, so eine CD, ja, war das ja eigentlich schon auf CD basierend, bei der Konsole, das war eben so eine Voraussetzung vom Markt im Prinzip, ja. Und das war für Nintendo eigentlich auch das erste Mal, wo sie wirklich eins vom Bug bekommen haben, weil vorher waren sie ja mit dem NES und SNES die unangefochtenen Marktführer, ja. Das alles hat sich blitzschnell geändert mit der, also relativ, ne, blitzschnell geändert mit dieser Veröffentlichung der PlayStation One. Dennoch hat das Nintendo 64 bis heute noch viele Fans und die Spiele sind auch bis heute noch oft im Einsatz. Ja? Ich habe hier auch noch eine Nintendo 64 stehen. Ja? Und hin und wieder mache ich da schon mal wieder ein Spielchen drauf. Klar, heute ist das natürlich nur noch Retro. Also ist das in der Retro-Liga, ganz klar, ja, also das Retro-Gaming, aber ich finde das schon interessant, wenn man mal vergleicht, damals die Spiele, die rauskamen, Turok beispielsweise, ja, wenn man das dann vergleicht mit der PS1-Konkurrenz, da musste sich das Modul nicht verstecken, ja, zum Beispiel. Und es gibt viele Beispiele, natürlich, die Charaktere, Super Mario 64 ist es auch das Spiel, das auch wieder ja, neue Ideen in ein ganzes Genre pushte. Ja, also Super Mario 64 ist nicht umsonst als bestes Mario-Spiel bei vielen tituliert worden und 11 Millionen Mal wurde es übrigens verkauft, ja, und das muss man sich mal vorstellen, obwohl das Nintendo 64 gegen die PlayStation One keinerlei Chance hatte von den Verkaufszahlen her, überhaupt nicht, ja, ist trotzdem das Mario 64, Super Mario 64 mehr verkauft worden als sogar das PlayStation Gran Turismo. Ja. Zwar ganz, ganz, ganz knapp, aber etwas mehr Stückzahlen. Und das heißt im Prinzip, dass eigentlich fast jeder Nintendo 64 Benutzer dieses Super Mario 64 irgendwie hatte. Fast jeder. Ja. Also, das war ein absoluter Kaufgrund natürlich für die Konsole, aber es hat im Endeffekt nicht gereicht. Dennoch, super 22 Jahre Nintendo 64 und, ja, funktioniert noch. Einwandfrei. Und das soll ja auch mal was heißen. So Wochen wie diese ist es natürlich für mich besonders schwer, ein lustiges Video der Woche zu finden. Ja? Deswegen blende ich mal den ganzen Käse aus da mit was da passiert ist auf EU-Ebene mit diesem Upload-Filter und Leistungsschutzrecht. Naja, gut, es wird dazu führen, dass ich eben jetzt weniger genau gucke, was ich verlinke und ob ich zitiere, weil es hat ja eh keinen Sinn mehr, ja, da jetzt zu gucken, weil ansonsten dürfte ich hier gar nichts mehr machen. Ja, fertig, ne? Also Ende. Deswegen, naja, ne, ist es erst, wie sagt es immer, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich doppelt ungeniert. Ich glaube, das kann man da auch erst auf diese Dinger übertragen. Wenn man erstmal verkriminalisiert ist, ja, dann braucht man sich ums Gesetz auch keine Gedanken mehr zu machen. Ne? Aber für das Nintendo 64, da habe ich noch ein lustiges Video gefunden, wie sich manche Leute freuen. Vielleicht habt ihr das Video auch schon mal gesehen. Ja, Chance ist groß, denn es ist wirklich sehr beliebt in dem Zusammenhang, ja. Also Nintendo 64, manche Leute können sich darüber wirklich extrem freuen. Und VR könnt ihr dann in diesem Video sehen, ja, dass ich verlinkt habe, ganz genau. Damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Ja, auf YouTube, dort könnt ihr Kommentare hinterlassen. Und die Links und Informationen findet ihr ebenfalls dort. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. We'll be right back. Tranquility Base here. The Eagle has landed.